Kundgabe 2819. Empfangen durch Bertha Dudde am 20.07.1943. Geistiger Fortschritt. Ständiges Ringen und Kämpfen. Jeder geistige Fortschritt muss erkämpft werden. Immer wird eine Überwindung seiner selbst vorangehen müssen, soll die Seele ausreifen und einen geistigen Erfolg verzeichnen können. Und immer muss darum der Wille tätig werden. Es wird der Mensch nicht gezwungen dazu, sondern in völliger Willensfreiheit muss er denken und handeln. Und darum wird es ihm oft schwer gemacht, auf dass sein Wille sich erprobe. Es werden ihm Hindernisse in den Weg gelegt, Versuchungen aller Art treten an ihn heran, denen er nur mit äußerster Willensstärke Widerstand entgegensetzen kann. Und tut er dies, dann schreitet er auch unweigerlich zur Höhe. Ein ständiges Ringen und sich überwinden ist daher des Menschen Los auf Erden, weil anders er nicht zur Höhe gelangen kann. Es ist das Erdenleben eine Probe, in der sich der Mensch bewähren soll, und er wird versagen, so er nicht ständig ringt und strebt. Denn Gott will das Verlangen nach sich in dem Menschen entfachen. Er will es verstärken durch jeden Widerstand, auf das der Mensch immer mehr strebt und dadurch ihm immer näher kommt. Einen kampflosen Aufstieg gibt es nicht, denn selbst der liebewillige Mensch muss wieder sich selbst ankämpfen. Er muss jegliche Eigenliebe unterdrücken, er muss sich selbst versagen, was er dem Mitmenschen antun will. Und es ist dies immer ein innerer Kampf, bevor er jenen Grad der Vollkommenheit erreicht hat, der ihn sich selbst vergessen lässt. Solange die irdische Materie den Menschen umgibt, muss er den Kampf gegen diese führen, und es erfordert viel Willenskraft, sich ganz frei zu machen von dem Verlangen nach ihr, weil der Körper noch zu eng mit ihr verbunden ist. Der zu Gott strebende Mensch aber stellt die Materie immer mehr zurück, und so er vor die Wahl gestellt wird, gibt er sie leichten Herzens hin, weil Gott ihm hilft in diesem Kampf, so wie er dessen Willen ersieht. Also es wird der Kampf desto leichter sein, je verlangender der Mensch Gott zustrebt. Denn nun wird auch die Liebe in ihm rege, und diese entäußert sich weit eher alles dessen, was dem Menschen hinderlich ist zur Höhe. Wer die Liebe hat, der ist den Weg des Kampfes schon gegangen, und er ist als Sieger aus diesem hervorgegangen. Er ist geistig fortgeschritten, und nun wird sein Leben ein leichteres sein. Denn er dienet nun und braucht darum nicht mehr zu kämpfen. Und jedes Dienen in Liebe ist ein geistiger Fortschritt. Jedes Dienen in Liebe ist ein Überwinden seiner selbst aus freiem Willen, dem ein Kämpfen vorangegangen ist, so wie der Mensch in einem niedrigen Reifegrad stand. Er darf nicht mutlos werden, denn ein hohes Ziel krönet sein eifriges Streben. Er muss immer darauf bedacht sein, dass er um dieses Zieles willen den Gang auf der Erde zurücklegt und dass von ihm nur das eine gefordert wird: Unterwerfung unter den göttlichen Willen, dem er bisher widerstand. Es erfordert dies Überwindung und Kampf, bis er zur Liebe geworden ist und ohne Widerstreben den göttlichen Willen erfüllt, bis er den gleichen Willen hat und Gott dadurch nahegekommen ist. Amen.